Am Tag danach ist es still rund um die Notunterkunft in Berlin-Moabit. Einzelne Flüchtlinge stehen am Straßenrand, die Augen gerötet. Sie rauchen, tippen in ihre Handys, schweigen. Am Abend zuvor hatte die Polizei einen der 250 Bewohner, einen 29-jährigen irakischen Familienvater, erschossen. Der Leiter der Notunterkunft, Matthias Hamann. Wir fangen die Stimmung und die Trauer, das ist ein tragischer Vorfall, das fangen wir mit unserem Team auf. Mit unserer Leitung, mit unserem Sozialdienst, mit unseren Dolmetschern, mit unseren Psychologen. Gestern Abend soll ein 27-jähriger Pakistani, ebenfalls Bewohner der Notunterkunft, versucht haben, ein 6-jähriges Mädchen aus dem Irak ganz in der Nähe der Traglufthalle sexuell zu missbrauchen. Andere Flüchtlinge beobachteten den Vorfall, schalteten die Polizei ein. Als dieser den mutmaßlichen Täter abführte, stürzte der Vater des Mädchens mit einem Messer auf den Verdächtigen zu, erläutert der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Dem Polizeibeamten ist es nicht gelungen, diesen Angriff zunächst zu unterbinden. Mit großer Dynamik hat der Mann dann mit einem Messer versucht, den mutmaßlichen Täter anzugreifen, zu töten möglicherweise. Und daraufhin haben mehrere Polizeibeamte geschossen. Der von den Polizeibeamten angeschossene Vater des betroffenen Mädchens verstarb im Krankenhaus. Für die Hinterbliebenen, die Ehefrau und 3 Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren, soll es eine neue Unterkunft und eine besondere Betreuung geben. So haben es Verantwortliche des Berliner Landesamts für Flüchtlingsfragen versprochen.